Philipp, du und dein Wunsch, noch eine weitere Folge aufzunehmen, stehen zwischen mir und meinem Vollrausch. Also bitte beeil dich. Deinem Vollrausch, oh je. Dann möchte ich deinem Vollrausch nicht im Wege stehen, außer mit 10 Hinweisen auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. 10 Hinweise auf eine sehr besondere Person. Hinweis Nummer 1. Meine Mutter bekam mich am 19. Februar 1940, verstarb aber 8 Jahre später mit meinem Bruder bei einem Erdbeben. Mein Vater fiel im Zweiten Weltkrieg. So wuchs ich als Waise auf. Gandalf. Gandalf? Was macht denn? Ach nee, es war ja der Graue. Weiche oder der? Mist, es war der Graue. Sorry, ich habe nichts gesagt. Falsch. Ja, Tolkien. Na, ausnahmsweise nicht. Was heißt die ausnahmsweise nicht? Ist es der, ist es der sonst immer? Ja. Kurt Cobain. Nee. Den hat man jetzt schon. Der Running Gag ist leider weg. Ja, wir hatten noch keinen neuen. Vielleicht müssen wir auch einfach den alten wiederbeleben. Nee, jetzt haben wir doch J.R.R. Tolkien hier. Hinweis 2. Ich machte eine Ausbildung zum Elektroingenieur und arbeitete in einem Kraftwerk. Der Sänger von Kraftwerk. Richtig. Der eine. Der Keyboarder von Kraftwerk. Der Schlagzeuger von Kraftwerk. Gab es ein Schlagzeug? Es gab keinen Schlagzeuger bei Kraftwerk, oder? Naja, also... Naja, die haben schon so E-Drums. Echt? Ja. Spricht man da schon von Schlagzeuger? Homer J. Simpson. Nein, tatsächlich nicht. Der ist nicht tot. Aber der arbeitet in einem Kraftwerk. Hinweis Nummer 3. Als Autor verfasste ich das Buch der Seele. Wobei nicht so ganz klar war, ob ich das wirklich alleine geschrieben habe. J.R.R. Tolkien. Jetzt ist es. Nein. Vielleicht hast du uns ja vorhin nur falsch verstanden. Ja. Das Buch der Seele, das klingt so wahnsinnig esoterisch. Das hat wahrscheinlich einen konkreten Grund. Ja, mir hat mal nach meinem Motorradunfall im Krankenhaus jemand ein Buch mitgebracht, Der Pfad des friedvollen Kriegers. Ich frage mich, was man mir damit sagen wollte. Ich weiß es bis heute nicht. Die Grünen in Bayern machen offensichtlich Werbung mit einem Sticker, auf dem steht, nicht ganz so scheiße wie die anderen. Echt? Das ist erstaunlich zeitgemäß so gerade. Ja. Ist gut, ich glaube, ich habe schon gewählt, scheiße, ich kann nicht mehr. Die Partei wirbt mit Bierpreisbremse statt Mietpreisbremse. Das hilft uns alles nicht weiter, Bier. Kann das sein? Voraussichtlich bis ins Jahr 2132 wird ein Exemplar des Buches die Erde umrunden, um dann in der Erdatmosphäre zu verglühen. Dieses Buch war ein wichtiges Bestandteil des Schulunterrichts und auch der Führerscheinprüfung. Dieses Buch war ein wichtiger Bestandteil der Führerscheinprüfung? Ja. Und jetzt ist es im Weltall. Ja. Für immer verloren. Ich kann nicht folgen. Nee, ein Exemplar davon ist halt im Weltall. Douglas Adams. Nein. Ich war neulich unterwegs mit einem Kollegen in Amsterdam am Flughafen und der Kollege hat mir erzählt, dass Neil Gaiman, der bekannte Fantasy-Autor, gerne mal in Flughafenbuchhandlungen geht und seine eigenen Bilder signiert. Ja, das habe ich auch mal gelesen. Fand ich super. Unfassbar geil. Ja. Ich habe mir aber, wie so oft, die rein praktische Frage gestellt, geht er da hin und sagt es vorher? Entschuldigen Sie, ich bin ein weltbekannter Autor, ich werde nun meine Signatur in folgende Bücher setzen. Wäre so geil, wenn Sie ihn halt wegen Sachbeschädigung einfach abfrieren, dann Hausfriedensbruch. Ja, aber, oder andersrum, wenn du so ein Buch kaufst, nimmst du in die Hand, gehst du zum Verkaufskiosk, also zur Theke, und denkst du, da hat einer Nike geschmiert, das ist nämlich nett. Ey, Nike geschmiert. Ja, wie hier der Herr Monroe von den XKCD-Comics und What If, der hat mir auch meinen Namen falsch in mein Buch signiert. Das ist auch sehr nett. Aber das ist vielleicht wie so ein Fehldruck, das ist dann vielleicht irgendwann viel, viel Geld wert. Ich werde es wahrscheinlich nie rausfinden, ich kann mich unmöglich davon trennen. Ja, finde ich gut. Hinweis 5, ich verstarb letztlich am 21. Dezember 2006 an Herzversagen. Langweilig. Gut, dann gleich Hinweis Nummer 6. Übersetzungen meiner Bücher verhalfen internationalen Firmen zu Aufträgen. Die Übersetzungen meiner Bücher verhalfen internationalen Firmen. Übersetzungen meiner Bücher verhalfen internationalen Firmen zu Aufträgen. Ich sehe keinen Sinn dahinter. Hinweis Nummer 7. In meiner Jugend erschien mir ein Engel, der mir meine zukünftige Präsidentschaft verkündete. Trump lebt immer noch, ne? George Bush Senior. Die leben beide noch. Der Senior? Bush, Dame Bush Senior. Ja. Ah, sorry. Klar, sorry. Ich dachte jetzt... John F. Kennedy. Nein. Nach mir, und das ist Hinweis Nummer 8, ist der erste Monat des Jahres benannt, nach meiner Mutter der vierte. Nach mir ist der erste Monat des Jahres benannt? Ja. MC Jenner. Nein. Ja, April sehe ich ja noch irgendwie ein, aber... Also, ich lese es nochmal vor. Nach mir ist der erste Monat des Jahres benannt, nach meiner Mutter der vierte. Nach mir ist der erste Monat des Jahres benannt. Ja. Ist das jetzt irgendein Wortspiel? Ich finde die Zweideutigkeit nicht. Nach meiner Mutter der vierte. Also nicht die Mutter ist nach dem vierten Monat benannt, sondern der vierte Monat ist nach der Mutter benannt. Naja, aber das, wenn die beide April heißen, dann ist es ja wurscht, wer zuerst da war. Ich hatte ja wirklich eingangs Bedenken, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann jetzt. Und, jetzt was würde ich sagen? Wie immer hatte ich recht. Jetzt habe ich Gewissheit. Okay. Ich bin auch komplett raus. Hinweis 9. Vielleicht bringt ihr euch zumindest in die richtige Richtung. Ich musste mir das Rauchen abgewöhnen. Wie praktisch, dass das Rauchen in der Öffentlichkeit verboten war. Des Weiteren verbot ich Goldzähne, Kino, Oper, Ballett, Zirkus, Make-up für Fernsehmoderatoren, öffentliche Bibliotheken, die Lehrfreiheit sowie Playback-Singen in der Öffentlichkeit. Ist es ein real existierender Mensch? Irgendein Kim Jong. Welcher von denen ist denn tot? Der Kim Jong. Kim Jong Il. Kim Jong Il. Ja, nee, ist es tatsächlich aber nicht. Okay. Hinweis 10. Eine vergoldete Statue von mir schaut immer Richtung Sonne. Ein Mechanismus sorgt für eine volle Umdrehung pro Tag. Cool. Wo kann man das bestellen? Gibt es das bei Amazon? Nee, nicht bei Amazon. Der gute Mann ist im Übrigen unter anderem auf Geldscheinen, Abzeichen, so Militärwappen drauf. Und hat sich auch anderen Dingen angenommen, so der Opposition und so Menschenrechten und die so eher, sagen wir, auf die nicht vorhandene Seite bewegt. Wenn man den offiziellen Quellen und Wikipedia in der Form glauben mag, ist es sogar so weit, dass er irgendwie ein paar Millionchen eventuell bei der Deutschen Bank haben könnte. Ja, es ist jetzt irgendein Diktator aus irgendeinem Schurkenstaat. Gaddafi. Die Rede ist von Saparmirat Niyazau. Ah ja, okay. Danke fürs Gespräch, Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ehemaliger Staatschef von Turkmenistan. Und dessen Buch, das Buch der Seele, hat einen eigenen Wikipedia-Artikel. Der ist nicht allzu lang. Aber dieses Buch heißt auch das Runama oder Runama. Lest euch diesen Artikel durch. Er ist nicht allzu lang. Aber er ist sehr bizarr. Dominik, sagst du es oder sagst ich? Mir fehlen die Worte und die Kraft. Und ich würde mich jetzt wirklich echt gern zwingen. Noch um hier etwas Schönes noch daraus zu zitieren. Die Runama, also das Buch, war bis Ende 2006 in allen Schulen Pflichtlektüre und die enthaltene Lehre musste ein Viertel des Unterrichts ausmachen. Staatsbedienstete mussten in diesem Buch an jedem Samstag lesen. Selbst für den Führerschein und für Prüfungen in den Schulen und Hochschulen ist Wissen über den Inhalt notwendig. Und es fliegt in einer Rakete um die Erde. Korrekt. Eingewickelt in eine Staatsflagge. Und jetzt nochmal, woher hätte ich den kennen müssen? Aber ich habe früher den gleichen Fehler begangen. War der mal in der Lindenstraße? Oder? Ich habe früher den gleichen Fehler begangen wie du, bevor ich das Licht gesehen habe. Und du solltest dich nicht darauf konzentrieren, was du jetzt nicht wusstest, sondern was du dadurch gelernt hast. Genau. Und wenn jemand sonst immer sagt, so Mensch, die sind alle viel zu einfach, das bringt alles nichts, hat's hoffentlich das mal ein bisschen eine größere Herausforderung gestellt. Nein, das weiß ja jeder. Komm, Philipp, streng dich mal an. Sag mal einen Fakt über Turkmenistan. Das fängt mit T an. Ah, gute Nacht. Naja, die haben relativ viel Erdgas, soweit ich weiß. Turkmenen. Verrückt. Ja. Da, ich drücke jetzt auf Stopp. Ihr könnt das sagen, was ihr wollt.